schon mal nachgedacht, was in ein paar Jahren sein wird, wenn du alleine zu Hause bist und niemand hast, der dir zuhört? Deine Freunde aus den Augen verloren, einige sind vielleicht schon tot. Erinnerungen an alte Zeiten, als ihr vereint im selben Boot. Der Gedanke macht mich so krank, ich seh dich schon sitzen auf einer Bank. Durch den Kopf gehen dir gemeinsame Lieder und du hoffst im Himmel, da triffst du sie wieder. Alt und schwach bist du geworden, nur die Tätowierung auf deinen Armen verweisen auf eine schöne Zeit, als wir noch die Stärksten waren. Weißt du noch, was wir vertragen haben und die Frauen, die wir liebten? Keine Stunde allein, so war das früher, doch nur Erinnerungen sind dir geblieben. Der Gedanke macht mich so krank, ich seh dich schon sitzen auf einer Bank. Durch den Kopf gehen dir gemeinsame Lieder und du hoffst im Himmel, da triffst du sie wieder. Und du hoffst im Himmel, da triffst du sie wieder. Alt und schwach bist du geworden. Erinnerungen.